Nicolas Born, Die Fälschung, Teil 4, Der Platz der Märtyrer. Das Licht hatte ihn, als er auf die Straße hinausgetreten war, gefällt. Nur, dass der Körper sich nicht fallen ließ, sondern den Schein des Gehens wie in einer anderen Wirklichkeit beibehielt. Er konnte den Kaffee im Magen schwappen hören. Alles sonst schien so weich, so eingepasst in etwas gaumenhaft Weiches. Er war von vornherein schon auf die bloße Aussicht hin erschöpft. Das wahnsinnige, direkt in den Kopf hineinschlagende Gedröhn und Gehupe, Geschrei und Gehupe verstärkte noch den Wunsch zu entkommen und schnell auf kürzestem Wege bei Ariane zu sein. Er war auf dem Wege zu einem kleinen Café in einer Nebenstraße der Rue Hamra gewesen, wo Hoffmann auf ihn warten wollte. Von hier aus hatte Laschen noch einmal versuchen wollen, Ariane zu erreichen. Doch Hoffmann zahlte bereits und stand sofort auf, als er ihn kommen sah. Der Offizier, der gerade noch befohlen hatte, vor ihren Augen einen Vater mit seinem Sohn zu erschießen, hatte sich entschuldigt und war von einem Jeep abgeholt worden. Das war gestern gewesen. Sie können sich selbst weiter umsehen, allerdings auf eigene Verantwortung, hatte er gesagt. Nur einmal hatte einer sie gefragt, Do you want to see a family sleeping? Und dem waren sie gefolgt. Er führte sie ins Parterre eines Hauses, dessen oberes Stockwerk gebrannt hatte. Aus dem Dach stiegen noch immer dünne, kleine Rauchfahnen auf. Viele Orte verschmelzten manchmal zu einem einzigen, an dem sich dann das Geschehen krümmt, zu einem verwunschenen Symbol, das fortan in der Erinnerung schwer und albtraumhaft einen festen Platz hat. Die Wohnung war noch nicht geplündert worden. Vielleicht waren die Plünderer daran gehindert worden. Hier schien sich eine einmal angelegte Ordnung über das Ende hinaus erhalten zu wollen. Die dünne Staubschicht auf den Möbeln wirkte wie eine Versiegelung. Auf dem Kaminsims tickte eine in einen Marmorlöwen gefasste Uhr. Das durch die Fenster einfallende Licht, im Flur war es farbige Bleiverglasung, in der Stationen der Kindheitsgeschichte Jesu dargestellt waren, schien von solider Festigkeit wie die Einrichtung, das gedrechselte Treppengeländer, die Wandtäfelung, die Schränke und Anrichten, die den festen Glanz von Kastanien hatten und Laschen erinnerten an die Holzaufbauten auf Schiffen. Im Salon war ein Stück der Decke eingestürzt, das die Leiche des Mannes zur Hälfte verschüttet hatte. Auf einem Schachtisch mit Perlmutt-Intarsien stand eine ebenfalls mit Perlmutt-Intarsien versehene Kassette, in der die Schachfiguren lagen. Laschen hätte gern gewusst, ob der Deckel noch offen stand oder ob er später von Eindringlingen geöffnet worden war. Nichts war verwüstet, keine Kampfspuren. Auf dem Teppich neben dem Kopf der Frau war eine eingetrocknete Blutlache. Zwei tote Kinder lagen quer über ihrem Körper, neben ihr ein Säugling, der die Augen zu hatte, während ihre Augen offen waren. Es sah so aus, als hätte sie dem Säugling noch rasch einen Arm unter den Kopf schieben können. Noch zwei andere Palästinenser waren ihnen ins Haus gefolgt. Keiner rührte etwas an, doch einer von ihnen zog einen Packen mit einem Gummiband zusammengehaltener Polaroid-Fotos aus der Tasche, den er Laschen in die Hand gab. Es waren Bilder vom Weihnachtsfest. Auf fast allen Bildern war im Hintergrund eine Tanne aus Plastik zu sehen. Geschenke, Spielzeuge auf dem Tisch und auf dem Teppich, auf dem jetzt die ganze Familie lag. Die Jungen stritten leise darüber, von welchen Positionen aus die einzelnen Bilder aufgenommen waren. Ein Foto zeigte die beiden etwa 12-jährigen Jungen, deren Gesichter hier am Boden nicht wiederzuerkennen waren. Ein anderes die Mutter, die den Säugling hoch in die Luft hob. Auf dem Bild trug sie mehrere Ringe an den Fingern der rechten Hand, die sie auch jetzt noch trug. Auf der Rückseite eines Fotos von dem Säugling war mit der Füllfeder geschrieben, das Baby könne schon den Kopf heben. Laschen wollte gar nicht wissen, woran die ganze Familie gestorben war. Am Kopf des Mannes waren keine Verletzungen zu sehen. Hoffmann machte von der Tür aus ein paar Fotos. Wenn er die Haltung veränderte, sagte er, I'm sorry. Er machte schnell. Laschen gab dem Jungen die Fotos zurück, sagte sich rasch von der Idee los, sie dem Jungen abzuschwätzen und etwas zu bezahlen. Später fragte ihn Hoffmann danach, aber er schüttelte nur den Kopf. Sie verließen alle das Haus und der Junge warf die Bilder zurück in den Korridor. Draußen hatte sich eine Plünderermeute angesammelt, die wütend einredete auf die Bewaffneten, von denen sie am Eindringen in bestimmte Häuser gehindert wurden. Sie waren empört, Sie waren Betrogene um ihr Eintrittsgeld. Obwohl sie bezahlt hatten, durften sie jene Häuser nicht ausplündern, in denen sie die besten Brocken witterten. Dann rannten sie eben wieder in brennende Häuser mit nassen Tüchern um den Kopf. Vielleicht würden die Häuser nach und nach alle brennen. Und vielleicht würden sie dann auch hier eindringen dürfen. Eine Frau hatte vor sich einen Berg von Kleidern, die sie sich abwechselnd, indem sie den Kopf genussvoll wiegte, vor den Körper hielt. Die Männer in ihrer wütenden, nicht nachlassenden Sammelwut, die Gesichter blass vor Erregung, setzten weiter schwere Stücke auf dem Pflaster ab. Sie sammelten weiter, auch wenn der Wagen überladen war. Sie türmten Waren auf, stapelten und zählten, warfen Blicke um sich von heiterer Eroberungslust. Als sie in die Küstenstraße einbogen, hörten sie aufs Neue das Prasseln und Fauchen des die Wohnetagen hinaufstürmenden Feuers. »Es riecht nach verbranntem Fleisch«, sagte Hoffmann. »Meinst du«, sagte Laschen, »ich rieche es nicht. Für mich riecht es nach Brand. Einfach nach Verbranntem.« Warum musste er sich sogleich wehren, wenn Hoffmann so etwas sagte? Was hatte er dagegen, wenn Hoffmann die Schrecken niederhielt, ganz beiläufig und klein? War er besser als Hoffmann? Hatten ihn die vorgebliche Moral und die vorgeschützten Skrupel besser gemacht? Hoffmann hielt sich nur fest an einer einmal erreichten Kondition. Er konnte kalt zusehen. Sein Auftrag war seine Sicherheit, so wie andere Leute in der Ausführung von Befehlen ihre Sicherheit finden. Was sollte Laschen tun zu seiner Sicherheit? Er sah sich in Zukunft weitermachen wie bisher, aber immer heftiger angefeindet von sich selbst. Immer gewalttätiger weitermachen. Massenhafter Tod, Zahlen, ins Deutsche übersetzte Schreckensgesten. Nur keine Besinnung aufkommen lassen, lieber und besser den schnellen, alles schnell abführenden Mitteilungsstil schreiben, auf den Leser zu, damit die Schrecken nicht so lange frei sich auswirken, sondern gebunden in der Sprache zu Sprache werden. Jeder Satz von brutaler Sachlichkeit, jeder Inhalt, auch der genaueste, eine völlige Anonymität. Er schrieb: Das Paradies, in dem das alles geschieht, seine Schönheit, wird noch lange an Vernichtung erinnern. An das, was Menschen einander antun. Er schrieb, das Töten habe kein erkennbares politisches Ziel, allerdings politische Ursachen. Es folgte ein unmissverständlicher, unerbittlich geschriebener Angriff auf die christlichen Feudalfamilien. Du kleiner, du fetter, du verkommener Sophist. Was du machst, das ist und bleibt Zerstreuung. Da kannst du noch so konkret werden, es ist von Anfang an zerstreut. Du hast recht mit den Feudalfamilien. Doch dass du damit recht hast, macht es nur noch schlimmer, weil du keine Kraft dagegen aufbietest. Dir stehen zur Verfügung ein paar zu Hause einstudierte Entrüstungsposen, Spesen. Du könntest auch gleich sagen, Entrüstungsspesen. Er verbrachte fast den ganzen Tag im Hotel. Hatte oftmals versucht, Ariane zu erreichen. Immer vergeblich. Hoffmann ließ sich nicht sehen. Er war gestern Abend so aufgeräumt und zufrieden gewesen, weil er sicher war, gute Bilder gemacht zu haben. Sie hatten sich noch in der Bar verabredet, wohin Laschen aber erst später nachgekommen war. Hoffmann hatte mit mehreren blonden Mädchen an der Bar gestanden. Er blickte auf, als litte er an Atemnot. Er musste sich, bis Laschen hereinkam, in einer rasenden, brutal guten Laune befunden haben. Um 4 Uhr verließ Laschen das Hotel. Und er überquerte rasch die Straße, um in den Schatten zu kommen. Die Augäpfel waren rot entzündet und angeschwollen. Wieder war das Gefühl da, im Körper würden schmerzende Membranen gezupft. Auch das Licht und der Lärm sandten in seine Richtung lauter kleine Stöße und Stiche aus. Das aus allen Richtungen ihn erreichende Gehupe war wie ein Lautgeben einzelner Organe eines großen Organismus. Die Läden hatten die Blechjalousien hochgezogen und sich auf Kunden eingerichtet. Ein Geldwechsler hatte seinen Kiosk nur einen Spalt breit geöffnet, durch den Laschen im Halbdunkel dahinter die Augen glänzen sah wie die eines Schützen. Alles schien hinzudrängen auf einen Höhepunkt oder Termin, und auch Laschen ging wieder schneller, nachdem er sich entschlossen hatte, ins Hotel zurückzukehren. Zwar mit dem starken Gefühl, etwas Wichtiges nicht erledigt zu haben, aber drängend, weil er heraus musste aus dieser stinkenden, lauen und auf der Haut festklebenden Luft. Von der Bar her winkte ihm Rudnick zu, als hätte ihn der Hocker zufällig gerade herumgewirbelt. Laschen spürte seinen Widerwillen als einen Schmerz im Brustkorb. »Wo haben Sie gesteckt?«, fragte Rudnick und antwortete schon selbst. Ich weiß, Sie waren in Damur. Es ist so schade um Damur.« Er sei einmal mit seinen Freunden dort gewesen. Unbeschreiblich schön. Die Gärten, die Häuser, die Plätze. Laschen entschuldigte sich. Er müsse schnell weiter, habe nur kurz, um sich die Füße zu vertreten, die Arbeit unterbrochen. »Ja, die Aktualität. Ein Freund von mir sagte immer, nichts ist so alt wie eine Zeitung von gestern. Aber vielleicht können Sie doch rasch ein Gläschen mit mir trinken.« »Gut«, sagte Laschen, »ich nehme einen Martini.« Als er die Tür hinter sich zugemacht und die Jacke an die Garderobe gehängt hatte, spürte er in Kieferknochen und Zahnfleisch einen ziehenden Schmerz. Er dachte sofort an Ariane. Dies sei der körperliche Ausdruck seiner Sucht nach ihr. Er konnte ihre Haut fühlen und wiedererkennen. Ihr Geruch war ihm so deutlich, als sei sie im Zimmer. Aber es beschlich ihn auch die Ahnung, sie wolle ihn nicht wiedersehen. Doch dieser Verdacht kam ihm schmutzig vor, weil es ihr so nicht ähnlich sah. Sie würde ihm das klar gesagt haben. Oder noch sagen? Er ließ sich auf das Bett fallen, erschöpft von Gedanken, meinte er. Er reichte mit gestrecktem Arm das Radio und stellte es an. Er versuchte, Radio Monte Carlo zu bekommen, um in ein paar Minuten die Nachrichten zu hören. Aber an der Stelle auf der Skala war nur starkes Rauschen und Knistern. Auch Tel Aviv war gestört. Hoffmann rief an und fragte: »Kommst du mit nach Chatura? Es gibt dort angeblich die beste Metze. Rudnick kommt auch mit.« Laschen sagte nein, er sei schon verabredet für heute Abend. Und dadurch, dass er es sagte, war er wieder zuversichtlich, dass Ariane ihn doch noch anrufen würde. »Auch gut«, sagte Hoffmann. »Von wo rufst du an?« »Aus der Halle, wieso fragst du?« Laschen hatte gehofft, dass die Leitung nach und von draußen wieder mal unterbrochen sei. Dann hätte er eine plausible Erklärung dafür gehabt, warum Ariane bisher nicht angerufen hatte. »Wir haben schon einen Wagen bestellt. Und die Frage ist eigentlich nur, kommst du mit oder nicht?« Und ich dachte, ich hätte bereits Nein gesagt. Er wählte Arianes Nummer und sah auf den tief liegenden Dächern noch kräftig purpurnes Sonnenlicht, wie ein aufgesprühter Schleier. Ariane meldete sich. Ach du, es klang ja eigentlich ganz erfreut. Doch sie sei sehr in Eile, habe noch eine Menge Dinge zu besorgen, weil sie erst soeben heimgekommen sei. Heute sind die letzten Reisewilligen abgereist. Nur der Presseattaché ist noch da und die Frau, mit der du heute gesprochen hast. Sie schwieg. Und er atmete tief ein und versuchte, sich etwas zurechtzulegen. Du, es tut mir leid, aber im Moment können wir uns nicht sehen. Ich wäre aber gern mit dir zusammen, sagte er mühsam. Ja. Sehen wir uns überhaupt wieder? Ganz bestimmt. Lass mir nur etwas Zeit. Wie geht es dem Kind? Es hat nichts mit dem Kind zu tun. Ich meine, es ist nicht die Arbeit für das Kind. Die mache ich ganz leicht im Traum, im Schlaf. Es ist alles richtig so im Moment. Aber ich will mich von nichts ablenken. Ich müsste mich zwingen, dich jetzt zu treffen. Versteh doch. Mein Gott. Wie anstrengend muss ich sein. Wie lästig. Das ist nicht wahr. Nun willst du mich doch nicht verstehen. Bitte. Wir sehen uns auf jeden Fall noch. Dieses Noch brachte ihn vollends durcheinander. Er starrte zur Zimmerdecke hinauf und spürte einen Schmerz in sich ansteigen. Bis dieser Schmerz das einzige Gefühl war, das er hatte. Das aber auch nicht stark genug war, die meterdicke Betäubung, die ihn wie eine riesig aufgeblähte Schwimmweste umgab, zu durchdringen. Sodass er hätte schreien können. Er konnte nicht einmal mehr sprechen. Doch am Schluss dieser langen Pause sagte er etwas aus Leibeskräften. Ich muss dich wiedersehen, ja? Ja, natürlich, sagte sie. Da legte er auf. Auf dem Bett liegend las er die ganzen Eintragungen in der Klatte durch. Alles, was er bisher aufgeschrieben hatte. Auch noch einmal das Durchgestrichene, das er teilweise in den Artikel eingearbeitet hatte. Auf einmal empfand er einen solchen Groll gegen Ariane, dass er das Gesicht, befremdet von sich selbst, der Wand zudrehte. Dann fiel ihm wieder einmal ein, dass er kaum mehr an Greta und die Kinder dachte. Er hatte ja auch nicht mehr an Greta geschrieben. Er glaubte aber, Greta und die Kinder nur in dem Maße vergessen zu haben, als sie ihn vergessen hatten. Er liebte sie wohl, auch jetzt, in diesem Moment, konnte aber nicht bei ihnen sein, es war alles zu weit. Bei Ariane hätte er sein können, das war etwas anderes. Sie summte vielleicht gerade das Kind in Schlaf, trug etwas auf dem Tablett in den Salon. Sie wechselte auch über dem Eingang außen eine defekte Glühbirne aus. Sie ging durch die Zimmer, das Gesicht konzentriert schön. In dem geflochtenen Himmelbett lag das Kind und schlief. Bemerkenswert war, dass er in allen Bildern fehlte. In der Halle saß in einem Sessel ein junger Araber mit graublauem Haar, der sich gähnend nach ihm umdrehte. Wahrscheinlich einer jener Ölprinzen aus Kuwait oder Saudi-Arabien, wie sie an der amerikanischen Universität in Beirut studierten. Der Universitätsbetrieb war aber seit Wochen eingestellt. Rudnick hatte erzählt, wie alles hinter vorgehaltener Hand, das Kommodore werde von Palästinensern kontrolliert. Aber gestern und heute früh hat es kein Brot gegeben. Selbst die dünnen Fladen waren rationiert worden. Vielleicht kauften PLO-Leute Kanonen anstatt Brot. Vielleicht hatten sie herausgefunden, dass es im Augenblick nicht so wichtig war wie sonst, die Gäste rundum zufrieden zu halten. Ja, Laschen kam sogar der Argwohn, die Gäste seien bis auf Weiteres nur noch der Vorwand für die Aufrechterhaltung des Betriebs, damit in dieser Tarnung ungestört die Waffenschieber ihre Kontrakte ausfertigen könnten. Rudnick hatte ihn doch mit einem Waffenschieber in Juni bekannt machen wollen. Doch er hatte Rudnick daran nicht erinnert. Ihm war das Interesse daran vergangen. Er hatte einfach keine Lust mehr. Er meinte auch, wenn es ihn nicht mehr interessierte, dürften auch die Leser nicht mehr interessiert sein, in deren Auftrag er also diese Geschichte unterschlug. Nach Damur erst recht. Aber gehörte nicht immerhin so etwas zu den Hintergründen, auch von Damur? Ja, aber was gehörte nicht dazu? Es war ihm ganz egal. Und auch die Leser sollten ihm gestohlen bleiben, selbst wenn sie schrien vor Unbefriedigung. Schon in der Nähe von Arianes Wohnung blitzten Flecken am Himmel auf. Tiefe Lichtkammern, gleißende Tabernakel wie in versuchsweisen Selbsterleuchtungen. Granaten pfiffen und säuselten. Die Detonationen hörten sich an, als fänden sie unterirdisch statt. Während es krachte und die Erde bebte, sodass weithin die Luft und das Sehen selbst mitbebten, saßen, so meinte Laschen, die Bewohner ruhig an ihren Tischen. Es fehle nicht viel, dann käme festliche Stimmung auf. Er war trotz seines lustvollen Leichtsinns vorsichtig gegangen. Bei näher kommenden, oft ungenauen Geräuschen in Einfahrten und Hauseingänge getreten, bis er das nächste Stück Straße blank unter dem an- und abschwellenden Feuerschein liegen sah. Er blieb ganz ruhig. Nur eine hohle Ungewissheit ging langsam in Magenschmerzen über. Es war ein Kneifen wie von einem zahnlosen Tier. Und je näher er dem Haus kam, umso unpassender schienen seine vorherigen Überlegungen gewesen zu sein. Und nach nahm er in Gedanken alles zurück. Der Auftritt, die Aussprache mit Ariane würde viel kürzer, bestimmter sein in der Sache, sich höchstens ein wenig unentschieden drehen zwischen Ja und Nein. Die Granaten glaubt er knapp über dem Kopf fliegen zu hören, immer genau die Richtung der Straße beibehaltend, in der er gerade ging. Doch gab es keine Einschläge in unmittelbarer Nähe. Seine Vorsicht war schon eine routinierte, kein reflexhaftes Zusammenzucken mehr. Kein plötzlicher bodenloser Schrecken, nur eine langsame Nachgiebigkeit des ganzen Körpers. Nicht jene Alarmiertheit in der von ihm selbst eingehaltenen Stille, jene sich aufschwingende und immer schneller vibrierende Nervosität, die ihn jedes Mal hätte zerreißen müssen, vielmehr eine Art traumwanderisches Sicherheitsgefühl, das mit der Gefahr direkt verbunden war. Jetzt gab es nur die Ungewissheit mit Ariane. Weshalb wurde sein Gehen, schon hier ein paar Straßen weit entfernt, zu einer demütigenden Annäherung? Was wollte er eigentlich Ariane sagen? Was wollte er erklären und behaupten? Und wie sich entschuldigen, dass er ihren Wunsch, ihn nicht zu sehen, nicht respektierte bzw. ein einziges Mal ignorierte? Und was sollte sie eigentlich noch glauben, wenn er so leicht und widerspruchslos auf ihre Bedingungen einging? Denn das hatte er vor. Tiefer kam er in den Lärm der Spielzeugkämpfe hinein und die Autos hingen schief, niedergesunken neben den Rinnsteinen. die Karosserie niedrig auf den platten Reifen hockend, wie auf Schuhen. Die säuselnden Geschosse bedeuteten den Tod, aber sie bedeuteten ihn nur. Dabei erinnerte er sich an den Vortrag eines Schriftstellers in Hamburg, auf dem Höhepunkt der Kampagne gegen den Krieg der Amerikaner in Vietnam. Die Stimme des Schriftstellers war in einigen Sätzen in ein Heulen übergegangen. Und besondere Verbitterung kam zum Ausdruck, wenn die Wörter Betroffenheit, Wut und Empörung fielen. Wenn Laschen sich richtig erinnerte, hatte das Wort Betroffenheit bei ihm wirklich eine Betroffenheit ausgelöst. Während die Beschreibung der amerikanischen Gräueltaten ihn eher verblüfft hatte durch den vorsätzlichen und pathetischen Wortaufwand. Auch jetzt empfand er Betroffenheit noch deutlich als eine solche, auch wenn die gestrigen Erlebnisse ihm nur noch fern und verblichen vorkamen, als habe er alles das nur in der Zeitung gelesen. Um zu Ariane zu gelangen, war er eine Querstraße zu früh abgebogen. Er musste sich also noch einmal nach links und wieder nach rechts wenden. Weil fast alle Fenster verdunkelt waren, wirkten die Lichter schäbig und funzelhaft. Zwei Autos jagten vorbei, das erste mit einem anhaltenden Hubton. Vielleicht war das ein Notsignal des Fahrers, mit dem er darauf aufmerksam machen wollte, dass er verfolgt wurde. Vielleicht sollte er gestoppt und getötet werden. Bevor Laschen wieder rechts einbog, blieb er stehen und drängte sich gegen die Ecke, weil ein Stück weiter vor einem Haus eine Gruppe Bewaffneter stand. Ein Scheinwerferkegel suchte langsam die ganze Fassade ab und durch die Vorhänge und Verdunklungen hindurch erhellte das Licht auch einzelne Räume. Laschen erkannte Deckenlampen und Schrankteile. Er zog sich langsam um die Ecke zurück und nahm einen Umweg. Er hörte Rufe und Schreie, dann einen einzelnen Schuss in der Nähe. Als das Straßenstück vor ihm unter aufsteigenden Leuchtkugeln hell aufblinkte, rannte er schnell hindurch, bis wieder die Dunkelheit, viel dichter als vorher, sich zuverlässig um ihn ausbreitete. Die Außenleuchte über der Tür brannte. Und ein Fenster war schwach erleuchtet, als Laschen leise und gebückt die Treppe hinaufging. Als er geklopft hatte, fühlte er sich schwach werden, fand es dann aber gut, im Licht sichtbar zu sein, etwa für Scharfschützen drüben in dem Apartmenthaus. Von innen hörte er kein Geräusch, aber die Tür wurde geöffnet und Ariane lächelte ihn an. »Ariane«, sagte er, »bitte entschuldige.« Sie lächelte wirklich. Erst drinnen, als er sich hingesetzt hatte, machte sie ihm Vorwürfe, warum er denn ihren Wunsch, allein zu sein, nicht ernst genommen habe. Sie sagte sogar, sie habe sich doch klar ausgedrückt. Das fand er nicht lieb und eigentlich unangemessen. Sie sagte, sie müsse aber gegenwärtig allein sein. Nicht wirklich allein. Du weißt. Und sie lächelte wieder. Warum verhielt sie sich so, als habe alles sich geändert? Warum ließ sie es zu, dass er sich so überzählig, sogar lästig fühlte? Er spürte es doch, dass sie nur freundlich war, um ihre Gleichgültigkeit zu verbergen. Und als sie sagte, das Kind habe ihr Verhältnis zum Leben schon jetzt völlig verändert, es lasse so manche bisherige Gewohnheit in anderem Licht erscheinen, so manche Neigung, manches Gefühl erscheine auch nicht mehr so wichtig und ausschließlich. Eine Ausschließlichkeit beanspruche jetzt nur das Kind. Da bekam er einen roten Kopf. So wenig war er vorbereitet auf diese Deutlichkeit. Und es war auch eine Scham darüber, jemals etwas anderes und mehr erwartet zu haben von ihr und für sich, als sie ihm mit diesen Worten zugestand. Vielleicht hatte sie keine Kraft mehr, weil das Kind ihre Kraft aufzehrte. Und sie konnte vor seiner Zuneigung nur noch Angst haben. Angst auch vor dem Leben mit ihm, das er, wie sie wissen musste, schon vorausplante. Sie sagte, sie wolle die nächsten Tage über ihn und sich selbst nachdenken. Warum log sie? Darüber musste sie längst und auch ausgiebig nachgedacht haben. Sag mir die Wahrheit. Du willst mich am liebsten nicht mehr sehen. Aber wieso denn? Sagte sie und schien sehr verwundert. Wie kommst du darauf? Ich hab dich sehr gern und bin auch gern mit dir zusammen. Aber was du eigentlich von mir willst, das begreife ich nicht. Darauf konnte er jetzt nichts erwidern. Er wusste, dass er auf die Frage einige gute Antworten geben konnte, jederzeit. Nur jetzt nicht. Sie stand neben ihm und legte ihm eine Hand auf die Schulter. Ich bin froh, dass wir uns kennen. Aber ich fühle jetzt eine so gute Ausschließlichkeit zwischen dem Kind und mir. Und ich freue mich so dabei, dass ich diesen Zustand noch eine Weile erhalten möchte. Danach wird es normal werden. Sicherlich, ganz normal. Und auch darauf freue ich mich schon. Warum willst du das nicht verstehen? Wer bist du eigentlich, der du so eigensinnig und anspruchsvoll bist? Du bist doch beruflich hier, befristet. Willst du, dass ich mich auf diese Frist so vollkommen einstelle, als ob sie mein Leben sei? Was verlangst du also? Er konnte diese Fragen jetzt nicht beantworten. Er hätte ihr in allem widersprechen müssen und das ging jetzt nicht. So schüttelte er nur den Kopf. Siehst du? Sagte sie. Ich habe noch einen anderen Freund, der mir wie du etwas bedeutet. Und der reist nicht ab. Versteh mich bitte richtig, ich werfe dir nicht vor, dass du wieder abreisen wirst, nur ich möchte keine Angst davor haben. Ja, sagte Laschen. Aber du siehst es nicht ganz richtig. Vielleicht bleibe ich wirklich hier. Das ist Unsinn. Und was ich neulich gesagt habe, du solltest Araber werden, das war ein Scherz. Er sagte, er wolle gern das Kind wiedersehen. Er glaubte wieder rot geworden zu sein, weil er verletzt worden war von ihr. Oder weil er sich dieser Verletztheit schämte. Und er ärgerte sich, weil er so verletzlich nicht sein wollte. Sich nicht so verstoßen und gekränkt mehr fühlen wollte, wie früher als Kind. Warum gelang es ihm nicht, Ariane zu gewinnen? Dann hätte er aber von Anfang an härter auftreten müssen. Andererseits, hatte nicht er das Kind mitadoptiert? War er nicht beteiligt gewesen? Mindestens so beteiligt war er doch dem Kind wie ein x-beliebiger Erzeuger. Doch nun wurde er, ausgerechnet von Ariane, ausgebotet. Sie ging ihm voraus. Er solle bitte leise sein. Das Kind lag in seinem Gitterbett mit offenem Mund und ausgebreiteten Armen. Sie beugte sich über das Kind und horchte auf den Atem. Manchmal, flüsterte sie ihm zu, habe ich Anfälle von Angst, weil ich mir einbilde, es hätte aufgehört zu atmen. Sie hatte die Tür zum Korridor offen gelassen, sodass etwas Licht auf die bestickte Decke fiel. Das kleine Gesicht lag im Schatten. Sie sagte, die Haut heilt ganz schnell. Ich kann dir nicht sagen, wie froh ich bin. Oft hatte er in den letzten Tagen fürsorglich und auch mit einer sentimentalen Rührung an das Kind gedacht. Er fühlte sich schon als ein Pate und glaubte, auch von ihm sei das Kind ein wenig abhängig. Er legte Ariane einen Arm um die Taille und sie küsste ihn auf die Wange, nahm auch seine Hand in die ihre und drückte sie. Den Gedanken, das Kind stünde nun zwischen ihnen, hatte er als albern abgetan, auch als eine Intrige gegen das Kind. Aber jetzt war dieser Gedanke unwillkürlich wieder aufgekommen. Dieses schlafende, noch gedankenlose Etwas, dieses Wesen machte ihm Schwierigkeiten. Diese fremdartige, ohne Bewusstsein, anspruchsvolle und maßlos anspruchsvolle Kreatur war ihm im Weg, sog Arianes ganze Aufmerksamkeit auf, beschlagnahmte sie mit seinem x-beliebigen Erbgut, war gezeugt worden vielleicht kurz vor dem Tode, gezeugt worden von Leichen also, die bereits verscharrt oder verbrannt worden waren. Was ist mit dir los? Wo ist deine Balance? So wie du jetzt bist, bist du ja zu allem fähig. Sie zogen sich leise von dem Bettchen zurück und Ariane machte die Tür zu. Auf der Küchenkommode sah Laschen die Fläschchen stehen, eines mit Tee gefüllt in einem Warmhaltegerät. Im Bad brannte das Licht und auf der Leine, die über die Wanne gespannt war, hingen die honigfarbenen Plastikhöschen. Etwas übertrieben, meinte er, etwas wichtigtuerisch, diese Beflissenheit von ihr, rasch teilzuhaben an dem ganzen fadenscheinigen und gefühligen Getue von Müttern in aller Welt. Er war zu früh zu sicher gewesen und überzeugt, sie seien sich einig. Der Zusammenhalt sei fest und verlässlich, wie bei einem Gaunerduo. Sie standen sich im Salon gegenüber. Ariane, mit herabhängenden Armen, überlegte sich etwas. Er betrachtete ihre Fußgelenke, die Maserung des Parketts. Obwohl er mit seiner Zurückhaltung kaum Erfolg bei ihr hatte, wollte er sie doch beibehalten. Er hätte auch mit Gewalt gegen sie vorgehen können, allerdings ja nur einmal. Auf diesem Fleck standen sie. Und er musste ihre Entscheidung fürchten, weil sie entschlossen schien, diese Bekanntschaft auszulöschen. Vielleicht war diese Liebe auch keine wahre, sondern die billige Liebe eines Menschen, der auseinandergebrochen ist. Und da fliegt sein Mund durch die Verhältnisse auf Erden und beteuert ganz aufgebracht, dass er eine bestimmte Frau liebt und mit ihr leben will. Ein Krüppel, ein tief gedemütigtes, in Auflösung übergegangenes Wesen bildet sich etwas ein, nämlich die Gemeinsamkeit mit einer Auserwählten. Er war als Kind wie andere Kinder gewesen und doch von vornherein disqualifiziert. Große Erschütterungen wie die einer großen Liebe waren für ihn schon damals ausgeschlossen worden. Das erkannte er auch jetzt wieder daran, dass sein Fühlen ihm schäbig und kleinlich vorkam, während er in der Angst, sie zu verlieren, sich am liebsten auf sie gestürzt hätte. Von draußen waren Geräusche zu hören, die wie ein Läuten klangen, dann wie ein blechernes Gehämmere. Laschen hatte nicht die Nerven, jetzt über irgendetwas nachzudenken, fragte sich nur, ob sie ihn sogleich vollständig fallen ließ oder ihn rettete. Ein leichtes Angerührtwerden von außen hätte sicher genügt, ihn in den eigenen Augen wieder etwas besser zu machen. Immerhin hatte er den Entschluss gefasst, sein Leben in eine neue Bahn zu bringen und nicht mehr beruflich zu fälschen. Und jetzt kehrte Ariane langsam zu ihm zurück. Sie sah ihn an, entschlossen, ihn zu beschützen in letzter Minute, und sie füllte vollkommen seine Hohlheit aus. Sie kannte ihn jetzt, wusste in diesem Augenblick mehr von ihm, als er ihr je würde erzählen können. In ihrer Wärme sammelte er sich. Es ist doch gut. Du musst mir nur versprechen, nachher wieder zu gehen. Und die Zeit, die ich brauche für das Kind und mich, du sollst da nichts unternehmen. Es hätte keinen Sinn. Die ganze Nacht hindurch wurde geschossen. Sie lagen außerhalb aller Schusslinien. Gegen Morgen, als sie das Kind wimmern hörten und Ariane aufstand, um es zu füttern, traute er sich wieder genug an Stärke und Frechheit zu. Er nahm sich vor, wieder einen Kriegsschauplatz zu besuchen, wie eine Sehenswürdigkeit, und stark und wohltuend war der Gedanke und voller Hohn. Auf dem Weg zum Hotel begegnete er keinem Menschen. Einmal hörte er Musik durch ein offenes Fenster. Da musste er an Greta denken, morgens im Lampenlicht in der Küche, wie sie in einer Tasse Pulverkaffee mit Milch verrührte. Ratten kreuzten die Straße und er rannte auf sie zu. Eine Balkonmarkise gab einen langsamen, ächzenden Ton ab. Er blieb stehen und schaute ruhig die Fassade an, bis hinauf zum Dachgesims. Er hatte Arianes Körper zurückgelassen im Dunkeln. Heute konnte, wenn er arbeitete, nichts Falsches entstehen, selbst wenn er die Leser bediente und ihre Gier nach den Schrecken befriedigte. Er war fähig, ihnen skrupellos ihre Schlachten zu liefern, die sie eben täglich zum Frieden benötigten. Ich mach euch euren Realismus. Mühelos, mörderisch. Laschen erreichte das Hotel, wo Hoffmann ihm nach dem Frühstück sagte, er werde abreisen. Bist du eigentlich verrückt geworden, du? Mit dieser Frau? Aber der Ton war, Laschen irrte sich nicht, verständnisvoll. Über Damur gab es immer mehr zu schreiben mit der Zeit. Denn es sammelten sich jedes Mal, nachdem er sie aufgeschrieben, noch mehr und immer mehr Eindrücke an. Brocken, die ihm, bevor er sie herausbrachte, die Mundhöhle füllten. Und die Mitteilungen von etwas, das er doch tatsächlich erlebt, schienen sich auszufalten zu einem Spektrum vieler anderer, auch möglicher Versionen, auch möglicher Ausdrücke. Laschen musste schon aufpassen und ökonomisch vorgehen, andererseits lieferte das Gedächtnis auch bisher noch unerfasste Einzelheiten nach. Er ließ alles geschehen in seiner fiebrigen, alle Tore öffnenden Schreibwut. Dieses Gespenst, der sogenannte Leser, hatte nicht mehr die geringste Kontrolle. Wenn er auch jeden Ausdruck in seiner Vorstellung durchstreichen und durch einen anderen hätte ersetzen können, so war dennoch diesmal alles schon von Anfang an und vom Ansatz her richtig. Insofern, als er selbst endlich diese Ober- und Untertöne nicht mehr hörte. All das verstohlene und verschrobene, sich ja doch verratende Grimassieren. Er hatte es so verstanden, dass er oft und viele Masken ausprobierte, die rasch durchweichten und sogleich die Züge dieser fälschenden, alles herumdrehenden journalistischen Weltbehauptung annahmen. Dieses Geschriebene, sich noch immer weiter Schreibende war etwas gänzlich anderes. Es war alles das Erlebte, so als sei Laschen auf einmal und zum ersten Mal an ein Ereignis wie von einem Engel herangeführt worden. Es war alles das Erlebte, allerdings in einem anderen Raum, in anderer Geschwindigkeit. Alles war seine Erinnerung, jede Einzelheit stimmte, aber er konnte sich nicht erinnern, es so auch in Damur erlebt zu haben. Diese Wahrheit, ein Gefühl und dann eine Gewissheit erregte ihn. Er wusste nicht und verstand auch nicht, woher diese Wahrheit, diese Qualität des Schreibens gekommen war. Vielleicht nur aus dem Ekel an seiner gewöhnlichen Berufsausübung, die darin bestand, alles in eine ewige Ereignisfrische zu verwandeln und dieselbe in Artikeln Stück für Stück aufzubrauchen, bis endlich eines Tages kein Ereignis mehr stattfinden musste. Sein Zustand in der letzten Zeit war besonders kläglich gewesen. Doch nun begann eine gute Phase, in der ihm auch alles gelingen würde. Es hatte mit Ariane zu tun, mit ihrer Kraft, ohne dass sie ihm ihre Kraft etwa geliehen hätte. Die lag ganz in ihr und blieb in ihr. Doch war sie ihm von nun an immer ganz nah, auch wenn sie ihn nicht immer zu sich einlud und stattdessen, wie selbstverständlich, ausschließlich mit dem Kind beschäftigt war. Wer war der andere Freund? Wie war es möglich, dass es noch jemanden gab, für dessen Anwesenheit, Aussehen, Gedanken sie sich interessierte? Verglich sie ihn mit dem anderen? Und wie konnte sie das? Da er, Laschen, sich doch in seiner Eigenartigkeit beinahe aufzulösen drohte. Aber es war selbstverständlich, dass sie Freunde hatte. Vielleicht war es der Presseattaché. Er war entschlossen, nie wieder uneingeladen zu Ariane zu gehen. Alles musste sich entwirren und in den Wiederholungen regelmäßig werden. Auf dem Gang zum Lift freute er sich über seinen ihm plötzlich bemerkbaren festen Schritt und über dieses unnachgiebige, wie einheitlich zusammengefasste Körpergefühl. Hoffmann sollte ruhig abreisen. Er erwartete, Hoffmann in der Halle zu treffen, aber er traf wieder nur Rudnick. Den Allgegenwärtigen, der ihn wieder, das war es offenbar, was ihm jedes Mal zu Laschen einfiel, zu einem Glas einlud. Er trug heute einen grauen Anzug mit flirrendem Muster, dessen Hose etwas zu kurz war, sodass die Socken und die bombastisch genieteten Sandalen auffällig waren. Er schien jederzeit präpariert zu sein, angesprochen zu werden. Auf Überraschungen gefasst, würde er sich blitzschnell umdrehen und so manchem ein Gewehrsmann sein auf Anhieb oder notfalls einen Feind im Nu überzeugt haben von der eigenen Minderwertigkeit, damit der ihn fallen ließ. Laschen ging mit ihm halb um den Block herum. Und obwohl ihn bereits die Aussicht auf die nächste halbe Stunde lähmte, war er doch auch zufrieden, hier nicht allein zu sein, in der Sonne zwischen den ausschwärmenden Leuten. Als Rudnick ihm etwas sagte, hörte er nicht zu, lächelte ihn aber von der Seite an. Sie betraten eine kleine Kaffeebar und setzten sich an einen der kleinen Tische vor dem mit Ornamenten bemalten Schaufenster. Laschen gefiel es nun doch, mit Rudnick zu sprechen, ihm zuzuhören und auch wieder nicht zuzuhören. Rudnick wusste schon, dass Hoffmann morgen früh abreisen wollte, mit dem Flugzeug ab Damaskus. Er habe eigentlich zusammen mit Hoffmann zurückfliegen wollen, es sich aber doch wieder anders überlegt. Er wolle noch eine Woche bleiben, oder auch noch zwei. Es gefalle ihm doch so sehr hier. Und Hoffmann, bei aller Sympathie, den sehe er ja in Deutschland kaum wieder. Er sprach erregt, als wolle er Laschen überzeugen von der Notwendigkeit, noch länger zu bleiben. Sie reisen ja auch noch nicht ab, wie Herr Hoffmann mir sagte. Nun, Herr Hoffmann ist darüber nicht gerade erfreut, aber ich bin erfreut. Wirklich? Rudnick sagte, ich blühe auf hier. Mir ist es schon lange nicht mehr so gut gegangen. Obwohl ihn die Ärzte gewarnt hätten. Das Beobachten macht mir große Freude. Vielleicht hätte ich auch Journalist werden sollen. Laschen solle verzeihen. Zum Journalisten gehört am Ende doch mehr als eine gute Nase. Was ich hier erlebe, Herr Laschen, damit fange ich nichts an. Es hat für mich nicht die geringste Nützlichkeit. Aber ich lerne. Nie im Leben habe ich so intensiv und so begeistert gelernt wie hier. Es ist Kampf. Was soll ich Ihnen sagen? Ich habe dafür die Worte nicht bereit. Laschen entschuldigte sich, als er einmal minutenlang nicht zugehört und Rudnick gestockt hatte. Er sagte, es sei aber doch sehr gefährlich, sich hier zu lange aufzuhalten, besonders gefährlich, viele Leute zu kennen und selbst immer häufiger wiedererkannt zu werden. Sicherlich, sagte Rudnick, doch er sei ein kranker Mann und lebe, was er nimmermehr erwartet hätte, in einer Euphorie. Kein Tag vergeht ohne große Genugtuung über meine Teilhaberschaft an den Ereignissen. Und manchmal kann ich mich hier und da nützlich machen. Wofür er selbst am dankbarsten sei. Und vor allem sagte er, habe ich keine Angst mehr. Ich werde immer ruhiger. Selbst der Lärm beruhigt mich. Und innerlich bin ich härter, als ich es in meiner Jugend gewesen bin. Ob Laschen schon gehört hätte, wie vernichtend die Vergeltungsschläge für Damur geführt würden. Laschen sagte, es sei ihm bekannt, dass überall Geiselerschießungen stattfänden. Schrecklich. Aber vermutlich ist keine dieser Aktionen, selbst wenn man es beabsichtigte, aufzuhalten. Laschen sah in der dunklen, spiegelnden Tischplatte, wie er mit düsterem Gesicht nickte. Es wurde schnell dunkel, stählern schimmerte der Himmel. Er ließ die Jalousie wieder herunter und sofort kehrte der Eindruck von vorhin zurück, einer lastenden, trostlosen Erstarrung. Wieder schaltete er das Radio an, diesmal nur, um nicht der Geräuschlosigkeit anheimzufallen. Das Lampenlicht war gelb und warm, doch konnte er sich darin ebenso wenig aufhalten, wie er vorher keine Sekunde länger mehr in die Dämmerung hätte hinausstarren können. Er musste das Zimmer verlassen, und dass er es verlassen wollte, kam ihm jetzt so unendlich bedeutungsvoll vor. Er schob das Hosenbein hoch und schnallte das Messer unterhalb des Kniegelenks fest. Den Pass schob er unter die Wäsche zu den anderen Papieren, nahm ihn dann aber doch wieder an sich. Auf dem Platz der Märtyrer rafften die Händler mit Frauen und Kindern die Habe wie die Ware in Körbe und in Tücher, um zu verschwinden. Ein neuer Waffenstillstand war am Vormittag ausgehandelt worden, unter gewissen Vorbehalten der Unterhändler, und sofort am späten Nachmittag wieder gebrochen worden, von beiden sich gegenseitig beschuldigenden Lagern. Der Platz war nach der dem Stadtteil Babetris zugekehrten Seite hin offen, nur noch von Trümmerhaufen begrenzt, aus denen dünne Rauchfahnen aufstiegen. Die Kinoreklame, ein gemaltes Transparent, das über die ganze Breite eines zerschossenen Gebäudes gespannt war und ein arabisches, märchenhaft kostümiertes Liebespaar zeigte, war von gezielten Schüssen in die Gesichter entstellt. Obwohl die Passanten gebückt rannten, die Taxen mit quietschenden Reifen in Seitenstraßen bogen, hatte Laschen doch den Eindruck, die Schüsse würden vorerst nur zur Probe abgegeben. Eine allgemeine, noch ruhig vor sich hinspielende Intonation. In einer Toreinfahrt war ein Kaffeeverkäufer, umringt von 5 jugendlichen Bewaffneten, die Laschen seltsam gleichgültig entgegenblickten. Er hatte sich rasch wieder umdrehen und weglaufen wollen, war aber doch, weil es ihm plötzlich ratsam schien, auf die Gruppe zugegangen, die sich daraufhin nicht weiter um ihn kümmerte. Sie machten einen unausgeschlafenen und mürrischen Eindruck, als müssten sie eine einmal angefangene Arbeit durchhalten, ohne daran noch interessiert zu sein. Sie stellten die leeren Pappbecher auf den Wagen und trotteten davon. Als er den letzten Schluck Kaffee nahm, waren im Dunkel hinter den Fensterlöchern des 4. Stocks undeutliche Bewegungen von Köpfen und Gewehrläufen zu erkennen. Er wollte rasch wieder aus dem Hof heraus auf den Platz, und auch der Kaffeeverkäufer hatte schon zusammengeräumt, deutete aber in die entgegengesetzte Richtung auf das Haus hin, in dem die Bewaffneten waren, in deren Visier sie jetzt sicher gut zu fixieren waren. Es lagen verstreut Steine und verrostete Gegenstände auf dem Weg, der den Platz mit einer kleinen Wohnstraße verband. Der Mann bedeutete ihm, er solle ihm helfen, den Wagen über das Geröll zu heben. Laschen half gern, weil er sich dabei sicher fühlte. Er räumte auch ein paar eiserne Ofenteile mit dem Fuß beiseite. Die da oben hatten ihn im Visier, das wusste er genau, und machte nur die richtigen Bewegungen, die dem Weiterkommen mit dem Kaffeewagen dienten. Es war noch dunkler geworden. Aber noch immer keine Finsternis. In diesen Minuten erst wurde ihm bewusst, dass er unwillkürlich eine größere Nähe zu Ariane gesucht hatte, die Richtung aber nicht direkt, sondern auf Umwegen genommen hatte. Er konnte sie nicht wieder unaufgefordert besuchen, aber das Haus wollte er sehen, etwas Licht von ihrem Licht. Morgen wollte er den Brief an Greta schreiben, um ihr eine Trennung vorzuschlagen. Spätestens am Dienstag würde er Ariane davon erzählen. Dabei wollte er jede Aufdringlichkeit vermeiden und hinzufügen, diese Trennung sei erforderlich geworden aus vielen Gründen und habe nichts mit Ariane und ihm selbst zu tun. Er war ganz guter Laune und glaubte, es könne nicht schwierig sein, eine Trennung so zu vollziehen, dass auch die Kinder sie akzeptieren könnten. Das Haus wollte er Greta überlassen, wenn sie einverstanden wäre. Er wollte diese Entscheidung streng und direkt einleiten. Dabei hielt er sich zugute, dass ihm Greta nicht gleichgültig war. Aber das genügte nicht mehr. Er war bereit, das einzusehen und eine neu gewonnene Stärke gegen schwächer werdende Gefühle zu setzen, bevor sie ganz unscheinbar würden. Er bildete auch schon die Sätze, mit denen er es seiner Mutter erklären wollte. Laschen näherte sich Arianes Haus. Diesmal von der anderen Seite. Ihre Jalousien waren geschlossen und er sah erst beim Näherkommen Licht durch die Ritzen dringen. Die Lampe über der Außentreppe brannte nicht. Er blieb diesseits dicht an der Mauer und drängte mit den Armen die Zweige des Gesträuchs beiseite. Den Plattenweg, der ums Haus herum führte, stellte er sich als die Grenze vor, die er nicht betreten durfte. Der Wind stand dauernd dünn und kalt auf seinem Gesicht und nahm immer rasch den hellen Atem weg. Was machte sie jetzt da drin? Er konnte sie nicht belauschen und nicht beobachten. Er hätte es getan. So unbequem er auch da stand, mit dem Rücken gegen die Mauer gelehnt, die Blicke unverwandt auf das Haus, auf die Tür gerichtet, fühlte er innen doch ein großes Behagen, eine Lust, an nichts beteiligt zu sein. Er war nicht beteiligt. Warum sollte er sich deshalb böse sein? Ariane betrachtete ihr Kind. An ihn jedenfalls dachte sie nicht. Einmal kämpfte er scheinbar mit sich, ob er nicht doch die Treppe hinaufgehen und klingeln sollte. Er hielt für möglich, dass sie doch spontan Lust haben könnte, ihn zu sehen. Sie würde ihm kaum böse sein. Allerdings würde er schwach und rückfällig geworden sein. Und das wäre nicht gut. Das machte ihn nur billig und gewichtslos in ihren Augen. Am Himmel war ein Widerschein von den Bränden. Die automatischen Gewehre wurden öfter von den hohlen, rotierenden Detonationen der Raketen übertönt. Er träumte und ließ auch den Blick herumirren im Garten, dessen Einzelheiten er immer genauer erkannte. Jeder Anblick hatte mit ihr zu tun und er wollte alles von ihr genau kennen. Sie verstand ihn nämlich viel zu gut, als dass er sich von ihr noch hätte entfernen können. Eine halbe Stunde oder eine Stunde war vergangen. Er erwartete nichts, wartete aber doch. Ein paar Mal, als der ferne Lärm etwas abebbte, glaubte er Stimmen zu hören, einmal auch Musik. Aber diese Geräusche konnten ebenso gut aus den Apartments gegenüberkommen oder eine Täuschung sein. Er musste Kraft aufbieten, sich von der Stelle zu lösen, riss sich geradezu aus dem Boden heraus, damit endlich wieder etwas geschah. Also durchquerte er den Garten in immer gleichem Abstand zum Haus und kam zum Tor, das verriegelt war, aber innen stand ein altes amerikanisches Auto. Es war ein Schock für den ganzen Körper von Laschen. »Das war eine gelungene Kränkung von dir«, flüsterte er. »Der andere Freund war bei ihr.« Diese Tatsache machte alles so stumpf. Das Auto war feindlich und sah auch so aus. Es hatte ein paar Beulen und Einschusslöcher. Auf dem Rücksitz lagen Papierknäuel und ein leeres Einkaufsnetz. Er sah zu dem Haus hinüber. Dann ging er langsam um das Auto herum. Es hatte hinten keine Stoßstange mehr und das Nummernschild war mit dünnem, rostigem Draht befestigt. Als er gerade auf seinen alten Platz zurückkehren wollte, ging über Arianes Tür die Lampe an und ihr Schein reichte weit in den Garten hinein. Ihre Stimme war zu hören und auch die Männerstimme. Sie sprachen Arabisch. Und er konnte sie beide nicht sehen, weil er aus dem Licht heraus musste und seitlich hinter die Stämme der Zypressen trat, die parallel zum Zaun standen. Sie kam mit dem Mann die Treppe herunter. Sie blickten sich um. Er war ein paar Zentimeter kleiner als sie und hatte einen Arm um ihren Nacken gelegt. Der Mann trug Schnürstiefel, die Hose war in die Schäfte gesteckt. Einen Rollkragenpullover und darüber einen halblangen Mantel. Über die Schultern und den Rücken hing ein gemustertes Tuch, das vorn am Hals verknotet war. Die rechte Hand lag leicht gewölbt an der Hüfte. Darunter schaute der kurze Lauf einer Pistole hervor. Als sie sich umarmten und küssten, sah Laschen, wie Arianes Körper sich an ihm wand und wie sie eine Hand auf die seine legte, in der die Pistole lag. Sie wechselten noch ein paar Abschiedsworte, Ariane lachte auf und natürlich trafen sie die nächste Verabredung. Ariane schaute, als der Mann eingestiegen war, zu Laschen hinüber. Dann beugte sie sich nochmal durch das Fenster zu ihm hinein, richtete sich sogleich wieder starr auf und schien zu horchen. Sie ging zum Tor und zog die Flügel auf, deren Eisenstäbe über den Boden schürften. Die Scheinwerfer jagten links herum um die Gartenmauer in Richtung Masra. Ariane ging langsam mit gesenktem Kopf zur Treppe zurück. Sie sah ganz gesammelt aus, als horche sie noch immer auf Nebengeräusche. Aber er hätte ruhig auf einen Zweig treten können. Die Hauptgeräusche waren gleichmäßig und laut genug, alles andere zu tarnen. Das Messer fiel ihm ein. Die Lederscheide lag dicht und warm an der Haut. Der Tragriemen schnitt die Haut unter dem Kniegelenk etwas ein. Er wollte heraustreten aus dem Versteck, ihr in den Weg treten. Und dann? Was hätte er zu sagen gehabt? Das würde sich schon ergeben. Vielleicht konnte er sich nicht beherrschen und schlug sie ins Gesicht. Jetzt Abschied zu nehmen von ihr, endgültig. Das wäre gut. Er sah sich auf sie zugehen, hörte, wie er ihr zurief, sie solle stehen bleiben. Aber doch war er es, der still blieb und sich nicht rührte. Würde sie erstaunt sein oder nur peinlich berührt? Würde sie ihm offen etwas zu erklären versuchen oder nur alles beschönigen? Sie ging langsam die Stufen hinauf. Er schloss die Augen und spürte, wie sich in ihm ein Gewicht auf die andere Seite verlagerte. Sie war ihm fremd und sie konnte ihn nicht verstanden haben. Sonst hätte sie sich von diesem Araber nicht berühren lassen. Wie konnte sie es überhaupt aushalten, sich von diesem Araber und von ihm berühren zu lassen? Ein anderer Freund, hatte sie gesagt. Das klang jetzt in seinen Ohren hinterhältig komisch. Sie hatte sich oben mit den Ellbogen auf die Brüstung gestützt und schaute über den Garten hinweg. Er hatte ein siedendes Geräusch in den Ohren, als dränge sich alles Blut auf einmal im Kopf und als sei die Gurgel zugleich auch das Herz. Sie war so ruhig, ein Bild versonnener Ruhe, und er könnte mit einem Schrei hinstürzen. Der Körper würde ihm sofort gehorchen und ohnmächtig werden. Wenn es nur nicht so dramatisch wäre und dumm. Und er merkte schon, dass er die Enttäuschung und Niedergeschlagenheit, die er sich eingeredet hatte und die ihn auch wirklich ergriffen hatte, nicht durchhielt. Es erregte ihn, was er vorhin gesehen hatte, dass sie die Hand gestreichelt hatte, die die Waffe hielt. War dies Gefühl in ihm nun Empörung oder die Sucht nach ihr? Du verfluchte Sau. Es war ein zärtliches Geflüster. Nicolas Born, Die Fälschung. Teil 4, Der Platz der Märtyrer. Laschen, Florian von Manteuffel. Hoffmann, Axel Milberg. Rudnick, Jens Harzer. Ariane, Christiane Rosbach. Komposition, Zeitblom. Ton und Technik, Hans Scheck, Susanne Herzig. Regieassistenz, Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie, Michael Farin. Produktion Bayerischer Rundfunk 2009. Redaktion, Herbert Kapfer.